Hallo Schatz, ich bin mir nicht sicher, ob man sich übers Telefon anstecken kann, aber ich glaube, man kann sich anstecken. Und das habe ich, glaube ich, getan, weil ich mich mit einem Mal so kaputt fühle. Und da ich ja ungefähr keinen Umgang mit Menschen pflege, ist die wahrscheinlichste Theorie, These, dass das deine Schuld ist. Oh, im Fernsehen kommt übrigens gerade eine Weight Watchers-Werbung mit Frauen, die 16 Kilo abgenommen haben. Und 20. Vielleicht schaffe ich das ja auch. Bestimmt schaffe ich das jetzt auch. Ah, ja. Naja, ich fühle mich kränklich, aber dafür hatte ich einen merkwürdigen Tag, habe wenigstens die HNMR-Sache fertig gekriegt und bin da jetzt voll fit. Naja, voll fit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einigermaßen fit dafür, dass ich vor einen Monat noch genau gar nichts davon verstanden habe. Weil ich mich geweigert habe, mich mit so einem Kack zu beschäftigen. Dabei ist das ja eigentlich voll hier mit den Kassetten. Ne? Ach, voll wichtig. Noch wichtiger wäre es, wenn ich einfach mich in den Zug setzen könnte und zu dir fahren könnte am Wochenende. Aber in dem Land, in dem nicht Euros und Euros fließen, muss man leider für sein Geld noch arbeiten und deswegen geht das nicht. Ich habe jetzt übrigens wieder mein Du musst dein Leben ändern Armband an. Und das hat nicht nur eine schnieke Botschaft, das sieht auch schnieke aus. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Oh. Müder Klops, sie ruft dich gleich an. Und dann haben wir großen Telefonspaß. Hoffe ich zumindest. Dann muss ich morgen wieder früh aufstehen, weil ich in die bekackte Uni muss. Und in der bekackten Uni muss ich bekacktes hier Dingsi machen. Erst HPLC, dann HNMR besprechen und dann noch einige DCs laufen lassen. Das ist natürlich alles nicht so toll, aber es hilft ja nichts. Hoffe, dass du dafür früh rauskommst und du wolltest ja morgen, hast du auch dein Probetraining und das wird bestimmt, also aus deiner Sicht, in der du das anhörst heute. Aber dann hast du es bestimmt ganz arg gut und dann ist alles super und dann können wir vielleicht abends Schläferz angucken. Ja. Also ein Wochenende ganz alleine. Das ist natürlich schwierig. Müde Klops. Klops. So, dann gucken wir doch mal, wann der nächste Schläferz läuft. Naja, morgen schon mal gar nicht. Schade. Nun denn. Irgendwas finden wir schon und dann gucken wir das an. Und jetzt beende ich dieses traurige Schauspiel hier. Und wünsche dir einen wunderbaren Restfreitag, einen guten Start ins Wochenende. Und ich freue mich drauf, von dir zu hören. Ganz viel Liebe von deinem Klopsi!